Gedanken sind frei. Oh yeah. Die Gedanken sind frei. Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Ey, wir wollten noch singen, das Abendbrot ist frei. Nee. Gefällt mir nicht. Wieso? Statt Abendbrot Gedanken. Wäre doch aber viel witziger. Ja, ja, das ist mir schon klar, aber gefällt mir trotzdem nicht. Gut, aber an der Gesangstechnik muss noch gefeilt werden. Wie es bleibt, ist es nicht. Ach so. Heißt es bei Heiner Müller. Und wie bleibt's? Die Gedanken sind frei. Ja, aber so ist es doch schon. Ach so, schade. Willst du nicht lieber singen, Johnny? Pah, hören wir mal, was Kutte so macht. Ha, ha, ha. Dann mach noch mal was anderes, Jürgen. Toni 17, bitte komm mit. Nee. Widerlich. Doch scheiße. Hoffentlich kann ich bald saufen heute Abend. Ja, kannst du, ich mach auch nicht lange. Wenn du dann breit bist, dann kannst du Kutten ertragen, was erklärt. Schade oder eigentlich, was, ne? Darum bin ich Alkoholiker. Aber wir machen jetzt noch ein bisschen weiter. Soll nicht meine Sorge sein. Du jetzt, sind frei. Tolles Sprichwort. Stimmt, das ist ja ein Sprichwort. Das ist wirklich mein Sprichwort. Echt? Hätte ich gar nicht von dir gedacht. Ich bin der lebende Beweis für dieses Sprichwort. Alles klar? Nee, wir kennen doch deine Gedanken nicht. Aber die sind aber hochkomplex. Und das ist genau der Punkt. Frei, weil komplex. Na, ich denke mir das so. Mhm. Denk mal drüber. Das hat jetzt aber nicht viel mit unserem Song zu tun, glaube ich. Sprichworte sind ja so, die stimmen immer. Ja, aber wir wollen doch jetzt... Gleich und gleiche seltsich ja ein Stück. Sind nicht außerdem Sprichwörter? Hm. Na? Denk mal nach. Könnten ja mal im Fremdwortebuch nachgucken. Hoffentlich kann ich bald saufen. Ich hab noch nicht im Wörterbuch mal nachgeguckt. Ist mir jetzt egal, wir sollten langsam mal, finde ich... Überhaupt verschiedene Sprichworte sammeln. Lügen haben kurze Beine. Ja? Ewig wert am längsten. Toll. Eins noch, alle guten Dinge sind ja drei. Hm. Alle guten Dinge sind drei, ist das jetzt ein Sprichwort? Ja, genau. Deswegen reicht jetzt auch auf. Wer hofft, stirbt, singt. Ja, umso besser, dann können wir ja schon mal ein bisschen... Besser, deutlich besser. Oh, das ist ja ein tolles Spiel jetzt. Ja, toll, ne? Toll. Finde ich auch. Wir haben in 2 Monaten unseren ersten Auftritt und da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen üben. Das ist schon toll, oder? Irgendwie ein bisschen üben und nicht rumplappern. Immer denselben Song, eigentlich. Nee, eben nicht. Penetrieren, penetrieren, penetrieren. Das ist aus Markworte. Ist ja nicht so, dass ich dir jetzt irgendwie den Mut nehme. Aber 2 Monate ist auch noch nicht so lange. Richtig. Finde ich gut. Na also, üben, üben, üben, sonst verkacken wir. Ja, das wär nicht schön, wa? Ja, eben, muss auch mal an deine Karriere denken. Karriere hieße also Musikerkarriere. Na ja, klar doch. Das Bild in der Bravo, ja, und Autogramme Bild. Eben und so, wa? Ja, aber für sowas muss man erstmal arbeiten. Oh, da muss ich mir ja doch Mühe geben. Ja. Ach, schade. Ah, von nichts kommt nichts, ne? Wie man sich auch dreht, der Arsch bleibt immer hinten. Und dann ist ja auch der Welt ein Lohn, ne? Ja, erst kommt Fressen, dann die Moral. Ja, wie man sich bettet, so liegt man. Der Home is my castle. Der Geschmack lässt sich streiten. Nicht ist so alt wie die Zeitung von... Aber alles neu macht der Mai. Ist quasi meine erste Mai-Losung. Und die zweite? Es ist nicht alles erklärt. Super. Hoffentlich kann ich bald saufen heute. Johnny ist korrekt. Ja. Aber trotzdem. Ja, wir sollten trotzdem... Mir ist letztens aufgefallen, dass ich ewig keine gute Tat anderen Menschen gegenüber getan habe. Also, ich meine jetzt nicht... Nee, ich meine es ernst. Also nicht jetzt. Oh Mann. Ja, wann hast du das letzte Mal jemand echt einfach nur aus Gefälligkeit was Gutes getan? Jeder ist sich selbst der Nächste. Stimmt's, Jürgen? Richtig. Also. Ich bin der lebende Beweis für dieses Sprichwort. Du hast natürlich völlig recht, du musst dich selber lieben, um auch andere lieben zu können, Jürgen. Ist doch peinlich. Denk mal drüber nach. Ich will nach Hause. Denk mal nach. Ja. Ja. Aber nicht jetzt, ich muss doch hier arbeiten. Ja, jetzt. Ach, das ist doch hier arbeiten. Ja, die Lämpchen flackern, hier warten tausende Regeln. Das ist Kollege Gerald Kötterheinrich.